الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الإله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einmal zu seinen Gefährten Folgendes gesagt. Er sagte ihnen: Ikrima wird zu euch als ein Mu'min und ein Muhajir kommen. Ikrima wird als Gläubige und Muhajir und Auswanderer kommen. Beschimpft nicht seinen Vater. Denn wenn man den Toten beschimpft, das schadet nicht den Toten, sondern das schadet den Lebendigen, und der Tote erfährt nicht, dass er ihn beschimpft hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch zu diesem Sahabi gesagt: Willkommen mit dem Al-Rakib al-Muhajir. Das bedeutet: Marhaba, willkommen zu den reitenden Muhajir. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesandt wurde, war dieser Ikrima radiallahu anhu wa ardah älter als 20 Jahre. Er war zwischen 20 und 30 Jahre alt. Und Ikrima, unser Sahabi heute, war unter Quraysh einer der, seine Verwandtschaft war eine der angesehensten und seine Abstammung war eine der ehrenvollsten. Seine Herkunft in Quraysh war eine der edelsten und sein Reichtum war einer der größten unter den Qurayshiten. Und es wäre zu erwarten, dass Ikrima radiallahu anhu wa ardah früh Muslim wird, wie die meisten jungen Männer in Quraysh von den großen Familien, zum Beispiel Sa'd ibn Abi Waqqas und Mus'ab ibn Umair unter anderem. Diese zwei Sahaba gehörten zu den wichtigsten Familien von Quraysh und die sind sehr viele Muslime geworden. Aber Ikrima ist nicht Muslim geworden. Deswegen, Ikrima hatte einen Vater, der zwischen ihm und dem Islam stand. Wer war dieser Vater? Sein Vater ist, wie wir oben sehen, Abu Jahl. Sein Vater war einer der mächtigsten Männer von Mekka. Er war der Führer der Götzendienerei in Mekka. Und er war der Mann, der sich darum kümmerte, die Muslime am meisten zu bestrafen und am meisten das Leben schwer zu machen. Er folterte die Muslime und verfolgte sie. Und Allah Azza wa Jal hat durch ihn, durch diesen Mann, durch Abu Jahl, die Muslime geprüft, ob sie ehrlich waren mit ihrem Glauben oder ob sie nur geredet haben. Er hat durch diesen Mann die Gläubige geprüft und die Gläubige waren, Alhamdulillah, standhaft. Das war, wie wir gesagt haben, Abu Jahl. Und es reicht, diesen Namen zu sagen, ohne weiter etwas zu erzählen. Was war sein Vater? Aber wer ist Ikrima? Ikrima ibn Abi Jahl al-Makhzumi. Der war auch einer der mächtigsten Männer in Quraysh, wie sein Vater, und einer der stärksten und besten Ritter von Quraysh. Er war ausgesehen und er war ein sehr großer Kämpfer. Ikrima ibn Abi Jahl fand sich wegen seinem Vater, und da sein Vater der Führer der Menschen war, die gegen den Islam waren, war er gezwungen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam Feindschaft zu erklären. Ikrima folgte seinem Vater bei dieser Sache. Er war ein großer Feind von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat mit seinem Vater die Muslime verfolgt und beschimpft und gefoltert. Und er hat alles Mögliche getan, um das Leben für die Muslime schwer zu machen. Um seinen Vater glücklich zu machen, damit dieser Abu Jahl mit seinem Sohn Ikrima stolz wird. Und als sein Vater die große Schlacht von Badr geführt hatte, und als sein Vater geschworen hatte mit Allat und Al-Uzza, dass er nicht mehr zu Mekka zurückkehrt, bevor er Muhammad sallallahu alaihi wasallam besiegt, Sein Vater ist drei Tage bei Badr geblieben. Er hat geschlachtet und er hat Alkohol getrunken und er hat die Sängerinnen gelassen, damit sie singen, um zu zeigen, dass er stark ist. Er wollte die Muslime bekämpfen und fertig machen. Als Abu Jahl diese Schlacht gegen die Muslime, gegen die Mu'minin führte, war Ikrimah, radiallahu anhu ardah, seine rechte Hand. Er war mit seinem Vater zusammen. Und sein Vater hat sich auf ihn verlassen. Aber Al-Lat und Al-Uzza haben nicht dies getan, was Abu Jahl wollte. Denn Al-Lat, Al-Uzz und Al-Uzza können weder hören, noch sehen, noch irgendetwas machen. Und sie haben ihm keinen Sieg gegeben. Und sie haben ihm das Leben nicht gerettet. So ist Abu Jahl in dieser Schlacht gestorben, wie ein Kafir. Sein Sohn Ikrimah hat mit eigenen Augen gesehen, wie die Waffen der Muslime gegen diesen Verbrecher, gegen diesen Tyrann gerichtet wurden. Er sah mit seinen eigenen Augen, wie sein Vater blutete und wie er anfing zu sterben. Er konnte mit eigenen Ohren hören, wie sein Vater sein letzter Schrei schrie. Und so ist der Vater auf den Boden gefallen und ist zu Jahannam gegangen, wa bi'sal masir. Ikrimah, radiyallahu anhu wa ardah, ist nach Mekka zurückgekehrt. Und er hat die Leiche von dem Herrscher von Quraysh in Badr gelassen. Die Niederlage hat gehindert, dass er die Leiche seines Vaters mitnimmt, um sie in Mekka zu begraben. Und er ist geflohen, Ikrimah. Er musste fliehen, um sein Leben zu retten. Und hat dann die Leiche seines Vaters für die Muslime überlassen. Was haben die Muslime gemacht? Die Muslime haben alle diese Leichen von Kuffar in Quraysh, in Al-Qalim, in einem Brunnen runtergeworfen. Und dann haben sie Sand und Erde darauf gemacht. So wurde diesen Mann, dieser Verbrecher, dieser Tyrann, in einem Massengrab begraben. Al-Qalim, ein Loch von den Löchern von Jahannam, die auf Erde schon liegt. Und ab diesem Tag hat sich dann die Lage geändert. Am Anfang war Ikrimah ibn Abi Jahl ein Feind der Muslime, um seinen Vater glücklich zu machen, damit sein Vater zufrieden wird. Aber jetzt hat sich die Lage geändert, wie ich schon gesagt habe, und die Zahlen haben sich auch geändert, und Ikrimah ist jetzt ein Feind der Muslime geworden. Warum? Um seinen Vater zu rächen. Denn sein Vater wurde von den Muslimen getötet und er musste dieses Blut rächen, und so ist seine Feindschaft immer größer und größer geworden. Er konnte die Muslime immer weniger leiden und er hat sie immer mehr gehasst und wollte ihnen immer Schlimmeres antun. Was hat dann Ikrimah gemacht? Ikrimah hat sich mit ein paar Jungen aus Quraysh gesammelt, die Verwandte in dieser Schlacht von Badr verloren hatten. Sie haben sich getroffen und sie haben sich entschieden, Rache zu nehmen. So fingen sie an, die Qurayshiten gegen die Muslime, gegen Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba zu hetzen. Die haben dann Feuer in den Herzen von den Qurayshiten gezündet, damit diese Qurayshiten diese Schande, die sie nach dieser Schlacht, nach dieser Niederlage hatten, wegmachen. Und sie haben alles Mögliche getan, bis die Schlacht von Uhud stattfand. Ikrimah ibn Abi Jahl ist dann mitgekommen, wie jeder erwarten kann. Er ist gekommen, um in dieser Schlacht teilzunehmen, um seinen Vater zu rächen. Mit ihm sind viele Qurayshiten gekommen. Seine Frau Ummu Hakim hat er mitgenommen. Andere Frauen sind auch aus Quraysh mitgekommen und sie sind hinter den Reihen der Qurayshiten geblieben und sie haben gesungen und sie haben die Männer von Quraysh gehetzt, damit sie immer stärker kämpfen und damit sie die Muslime fertig machen. Was war Ikrimah in dieser Schlacht? Quraysh hat auf die rechte Seite ihre Ritter gemacht mit Khalid bin al-Walid radiallahu anhu wa ardah als Führer. Damals war Khalid bin al-Walid noch kein Muslim. Und auf der linken Seite haben sie die andere Hälfte der Ritter genommen und der Führer von diesem Ritter war Ikrimah ibn Abi Jahl, unser Sahabi von heute. Und diese Ritter, wie wir ja wissen, die Ritter der Mushrikin, haben eine große Rolle in dieser Schlacht gespielt und sie waren der Grund, wieso die Muslime oder warum die Muslime an dieser Schlacht verloren haben. Das heißt, Ikrimah und Khalid ibn al-Walid waren die Siegeskarte der Qurayshiten in dieser Schlacht. Sie haben die Schlacht zum Günsten دا قريشيتن أرزو دي براحت أن زو هابن دي مشركين دي جوتسن لينا gewonnen und sie haben die Muslime besiegt und eine Art Niederlage für die Muslime gegeben, was zu Abu Sufyan die Chance gab, Folgendes zu sagen. Er sagte, dieser Tag zählt als gleich nichts für den Tag für Badr. Die Schlacht von Uhud war vorbei, aber dieser Hass, das im Herz von Ikrima ibn Abi Jahl gegenüber die Muslime, war noch nicht ausgelöscht. Denn die Muslime waren noch nicht besiegt worden. Dann hat er weiter gesorgt, dass die Qurayshiten gegen die Muslime gekämpft. Bis der Tag von der Schlacht von Al-Khandaq ankam. Wir wissen, in dieser Schlacht sind die Qurayshiten mit vielen arabischen Stämmen mit Tausenden von Kriegern gekommen. Und die jüdischen Stämme in Medina hatten die Muslime verraten. Und die Muslime fanden sich ungeziegelt. Das heißt, von überall gab es Feinde. Und da haben die Muslime mit einem Ratschlag von Salman al-Farisi, radiallahu anhu wa ardah, sie haben Gräber um Medina herum gegraben, um sich dann von den Feinden der Islam zu schützen. Die Mushrikun sind gekommen und die sind tagelang da geblieben. Aber Ikrimah ibn Abi Jahl konnte nicht mehr aushalten. Der wollte nicht mehr warten. Der wollte sofort richtig angreifen und die Muslime besiegen. Und plötzlich sah er eine schwache Stelle in diesen Gräber, die Muslime gemacht haben, und ist mit seinem Pferd und andere Ritter von Quraysh, der ist über diese Gräber gesprungen und dann ist er in der Zone geblieben, wo die Muslime waren. Aber diese Tat hat den Qurayshiten eine große Sache gekostet. Sie konnten nicht aushalten und mussten fliehen. Und dabei wurde ein anderer großer Verbrecher von Quraysh getötet. Und zwar Amr ibn Abdiwud bin al-Amiri. Dieser Mann war auch ein ganz großer Ritter unter den Qurayshiten. Aber der wurde von einem ganz großen Sahabi getötet. Von Ali ibn Abi Talib, der damals noch ein Jüngling war. Der war noch sehr jung damals. Und der konnte diesen Verbrecher zu Jahannam schicken, indem er ihn tötete. Aber Ikrim ibn Abi Jahl, wie wir wissen, er ist dann geflohen und nur fliehen konnte ihm das Leben retten. Die Tage sind weitergelaufen und der Islam, die Muslime haben Frieden mit den Qurayshiten geschlossen. Das heißt Al-Hudaybiyah. Aber Ikrimah war immer dabei, die Muslime zu hassen und er versuchte immer etwas gegen die Muslime zu machen. Danach haben die Qurayshiten diesen Vertrag gebrochen und der Prophet sallallahu alaihi wasallam entschied sich dann, Mekka zu erobern, damit Mekka endgültig zu der Religion von Allah Azza wa Jalla gehört und damit in Mekka keine Götzendienerei mehr gibt. Und am Tag der Eroberung von Mekka sahen die Qurayshiten, dass sie keine Chance mehr haben, etwas gegen Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Mähne zu tun. Die konnten nichts mehr unternehmen. Und so haben die Qurayshiten entschieden, dass sie Muhammad sallallahu alaihi wasallam lassen und dass sie ihn erlauben, ohne zu kämpfen, dass er Mekka erobert. Und dies haben sie entschieden, weil sie wussten, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam seinen Männern befohlen hatte, dass sie niemanden bekämpfen, der keine Waffen trägt. Als Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit den Sahaba Mekka erobern wollte, hat er zu den Gefährten gesagt, bekämpft niemanden, der gegen euch nicht kämpft. Aber er wusste, dass es eine Anzahl von Männern aus Quraysh gab, die versuchen würden, die Muslime zu bekämpfen. Und unter diesen Männern war Ikrimah ibn Abi Jahl und andere. Die wollten den Muslimen bekämpfen. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies wusste und erfahren hatte, sagte er zu Khalid ibn al-Walid und zu den anderen Sahaba, er sagte ihnen, Ahsuduhum hasda. Das heißt, vernichtet sie. Wenn jemand gegen euch die Waffen nimmt, dann sollt ihr ihn vernichten. Ikrimah ibn Abi Jahl und die anderen Männer, die nicht aushalten könnten, dass die Muslime jetzt Mekka erobern, haben sich getroffen und dann haben sie gegen Khalid ibn al-Walid kämpfen wollen. Khalid ibn al-Walid ist von einem Ort nach Mekka mit den Sahaba reingekommen. Dann haben sie angefangen mit ihm zu kämpfen und gegen die Muslime in einer kleinen Schlacht, in dem viele von denen getötet wurden und zwei von den Sahaba getötet wurden. Aber natürlich, wir hatten keine Chance. Die Muslime waren sehr stark und die Muslime haben liegen können. Und wieder zum dritten Mal hat Ikrim ibn Abi Jahl als einzige Chance gehabt, um zu überleben, als einzige Chance war zu fliehen. Zum dritten Mal. Mit seinem Vater in Badr, Al-Khandaq, musste er fliehen und jetzt wieder, nachdem Mekka erobert wurde, er konnte nichts mehr tun, er musste fliehen, um sein Leben zu retten. Nachdem diese Schlacht, kleine Schlacht stattfand, wusste Ikrima ibn Abi Jahl, dass er nicht mehr in Mekka bleiben kann. Und er bereute, was er getan hatte. Das war eine Tat, die kein Mensch tun würde, der denken kann. Aber seine Familie, er hatte so viel Hass gegen die Muslime, dass er nicht mit Verstand denken konnte. Dann hat er gesehen, wie Mekka in der Hand der Muslime gefallen ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat eine Amnestie gesprochen für alle Qurayshiten und für alle Bewohner von Mekka. Aber er hat neun Menschen gelassen. Neun Männer aus Quraysh hat er dann gesagt, diese Leute haben keine Amnestie. Wenn ihr sie findet, tötet sie. Und wenn sie auch diese Männer, also wenn die Sahaba diese neun Männer in Al-Ka'ba selbst finden, dann sollen sie sie töten. Unter diesen neun Männern war Ikrima ibn Abi Jahl. Sein Blut war halal. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte gesagt, wenn ihr diese Männer findet, die sollen nicht überleben. Und so wusste Ikrima, er muss sofort Mekka verlassen. Was hat dann Ikrima getan? Der ist geflohen, allein, ohne Familie und ohne nichts. Und er hat hinter sich Mekka gelassen. Dann ist seine Frau Umm Hakim, radiallahu anha wa ardaha, und Hind, Bintu Utba, radiallahu anha wa ardaha, Hind war die Frau von Abu Sufyan, radiallahu anhu wa ardaha, und die Mutter von Muawiyah, radiallahu anhu wa ardaha. Nun, diese zwei Frauen sind mit anderen Frauen zu den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, gegangen, um Al-Bay'a zu machen. Treue Schwur für den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Dann sind sie zu ihm reingekommen. Bei ihm, sallallahu alaihi wasallam, waren zwei von seinen Frauen und seine Tochter, Fatima al-Zahra, und manche Frauen von Bani Abdul Muttalib, vom Plan des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Dann sagte Hind, radiallahu anha wa ardaha, indem sie ihr Gesicht deckte, sie sagte, o Gesandter von Allah, ja Rasulallah, gepriesen sei Allah, dass er die Religion, die er für sich wünschte, zum Sieg gebracht hat. Gepriesen sei Allah, dass er die Religion vom Islam zum Sieg brachte. Und ich frage dich, ich bitte dich, o Gesandter von Allah Azza wa Jal, dass du mich verzeihst, weil wir Blutverwandtschaft haben. Ich bin eine gläubige Frau und ich bin eine Frau, die glaubt, was du sagst. Dann hat sie diesen Schleier von ihrem Gesicht weggemacht und dann sagte sie, ich bin Hindu, bin zu Utbah, o Gesandter von Allah Azza wa Jal. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, marhaban biki, du bist willkommen. Dann hat sie gesagt, bei Allah Azza wa Jal, es gab kein Haus auf Erden, für den ich wünschte, dass er runtergeht, außer dein Haus. Ich habe kein Haus mehr gehabt als dein Haus, o Gesandter von Allah Azza wa Jal. Aber heute gibt es kein Haus auf Erden, das ich mehr liebe als dein Haus. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sehr gut, barakallahu fikum. Was ihr davon einen. Dann ist Umm Hakim, die Frau von Ikrima, radiallahu anhu wa arda, aufgestanden. Und sie ist Muslime geworden. Und sie sagte, o Gesandter von Allah Azza wa Jal, Ikrima ist vor dir geflohen. Er ist nach Jemen gegangen, weil er Angst hatte, dass du ihn tötest. Gib ihm Aman, gib ihm Sicherheit, möge Allah Azza wa Jal dir Sicherheit geben. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, huwa amin, er hat von mir die Sicherheit. Ihm wird nicht geschehen, wenn er zurückkommt. Dann ist diese Frau, natürlich, so zeigen wir und sehen wir, wie die Frauen früher waren. Sie haben an ihre Männer immer gedacht. Die Frau hat dann Mekka verlassen und sie ist keine Minute weiter in Mekka geblieben. Sie ist gegangen mit einem jungen Diener, die sie hatte. Dieser junge Diener war ein Römer und er war da, um sie zu dienen. Sie wollte nicht allein reisen, weil eine Reise voll mit Gefahren war. Und als sie unterwegs waren, wollte diesen Römer diese Frau verführen. Er wollte Umm Hakim radiallahu anhu, anha wa ardaha verführen. Er wollte mit sie haram machen. Dann hat sie ihm immer Hoffnung gegeben und immer weiter Hoffnung gegeben, um Zeit zu gewinnen. Sie war allein mit diesem jungen Mann und sie konnte sich nicht verteidigen. Sie sagte ihm immer, warte, hab Geduld, es ist nicht jetzt die Zeit, warte, habe keine Angst, es wird geschehen, was du willst. Bis sie an einem Dorf der Araber, einem arabischen Dorf ankam, und dann hat sie um Hilfe gerufen bei diesen Stämmen, bei diesen Arabern in diesem Stamm, bis sie ankamen und sie festnahmen. Natürlich, sie war eine sehr intelligente Frau. Sie hat ihm immer Hoffnungen gegeben, bis sie zu diesem Dorf ankam, damit sie ihn loswerd. Dann ist dieser Mann, dieser Römer, bei diesem Stamm gefangen geblieben. Und sie ist weiter allein gegangen, bis sie Ikrima, radiallahu anhu wa arda, fand. Der war am Strand und der war bei Zuhama, und er wollte ein Schiff nehmen. In diesem Schiff war ein Mann, oder dieser Schiff gehörte zu einem Mann, der Muslim war. Und dieser Mann sagte ihm immer, wenn du willst, dass ich dich von hier raushole, dann sollst du ehrlich sein und du sollst rein sein. Dann sagte ich ihm immer, was heißt das, was soll ich machen, damit ich ehrlich werde? Dann sagte ihm dieser Mann, sag, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sag, ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt, die mit Recht angebetet wird, außer Allah Azza wa Jal, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte von Allah Azza wa Jal ist. Dann sagte Ikrima radiallahu anhu arda, ich bin nur davor geflohen. Das ist die Sache, bevor ich geflohen bin. Und du willst, dass ich das sage? Und während sie diskutierten, kam Umm Hakim radiallahu anhu arda an. Und sie sagte zu Ikrima, ja, ibn Am, o Cousin, ich bin zu dir gekommen, und zwar von dem besten Mann auf Erden und von dem ehrlichsten Mann auf Erden und von dem Mann, der am barmherzigsten ist auf Erden. Ich bin von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen, von Muhammad ibn Abdullah, und ich bin Muslima geworden, und er hat dir Sicherheit gegeben, er hat dir Aman gegeben. So, lass nicht, dass du zum Tod kommst, und lass nicht, dass dein Leben zu Ende geht. Komm zurück mit mir zu Mekka. Dann sagte Ikrima radiallahu anhu wa arda zu seiner Frau, hast du mit ihm gesprochen, persönlich gesprochen? Sie sagte, ja, ich habe mit ihm persönlich gesprochen und er hat dir Aman gegeben. Und sie hat weiter mit ihm gesprochen und sie hat ihm weiter Ruhe gegeben, bis er mit ihr ankam. Er hatte Angst, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn tötet. Aber nachdem sie mit ihm sprach und er sie glaubte, dann ist er mitgekommen. Und dann kommt die Zeit, in der er jetzt nach Mekka zurückkehrt. Im Unterwegs, bevor sie nach Mekka kamen, hat sie zu ihrem Mann erzählt, was der junge Römer mit ihr machen wollte. Sie hat ihm gesagt, als ich unterwegs war, habe ich diesen Diener mitgenommen, aber guck mal, was er machen wollte. Und dann unterwegs ist dann Ikrima ibn Abi Jahl, er hat zu seiner Frau gesagt, bevor wir nach Mekka kommen, kommen wir zu diesem Dorf und gucken wir, was wir mit diesem Mann machen. Er ist dann zu diesem Dorf gekommen mit seiner Frau und er hat dann diesen Jungen genommen. Was hat er mit ihm getan? Natürlich getötet. Und das war vorbei. Er hat diesen Mann genommen, der seine Frau verführen wollte. Er hat ihn genommen und er hat ihn getötet. So war Ikrima. Ein ehrenvoller Mann, der sehr eifersüchtig war. Er konnte nicht aushalten, dass irgendein Mann etwas von seiner Frau haben wollte, oder dass ein Mann seiner Frau etwas tun wollte. Dann sind sie danach weitergegangen Richtung Mekka. Dann, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies wusste, sagte er zu seinen Gefährten, Ikrima wird zu euch kommen, und als Mu'min, als Gläubiger und als Muhajir. beschimpft ihn nicht. Also er beschimpft seinen Vater nicht. Denn wenn er einen Toten beschimpft, das schadet die Lebendigen und das kommt nicht zu den Toten an. Und kurze Zeit danach ist dann Ikrima radiallahu anhu arda mit seiner Frau zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn sah, stand der Prophet sallallahu alaihi wasallam ohne Mantel, das er immer trug. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam so glücklich war, dass jetzt Ikrima als Muslim zurückkehrt. Die Feindschaft war vorbei. Jetzt musste der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach vorne sehen. Ikrima war ein sehr mächtiger Mann. Und Ikrima als Muslim kann den Islam richtig sehr viel nützen. Als Ikrima zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam, saß sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam und Ikrima stand vor ihm und sagte: O Muhammad, Ummu Hakim, meine Frau, hat mir gesagt, dass du mir Sicherheit gegeben hast. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Deine Frau hat die Wahrheit gesagt. Ich habe dir die Sicherheit gegeben, dass dir nichts geschieht. Dann sagte Ikrima: Wofür oder wozu rufst du? Was ist diese Religion, für die du wärst? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ich rufe dich, dass du bezeugst, dass es keinen Gott außer Allah azza wa jall mit Recht, also gibt, mit Recht zu dienen, außer Allah, und dass ich der Gesandte von Allah azza wa jall und Diener von Allah azza wa jall bin. Und dass du das Gebet verrichtest und dass du als Zakat bezahlst. Dann hat er die Säulen des Islams genannt. Dann sagte Ikrima: Bei Allah azza wa jall, du hast nur zu etwas Ehrliches gerufen, nur zu etwas, was gerecht ist, gerufen. Und dein ganzes Leben hast du nur den Menschen befohlen, etwas Gutes zu tun. Dann hat er gesagt: Bei Allah azza wa jall, bevor du anfingst, zu dieser Religion zu rufen, warst du unter uns der Beste. Also Ikrima sagt jetzt zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte ihm: Bevor du uns zum Islam gerufen hast, warst du unter uns der Beste. Du warst der Ehrlichste. Und du warst derjenige unter uns, der die anderen am meisten helfte. Der hat den Prophet sallallahu alaihi wasallam gelobt und hat erzählt, wie der Prophet war, bevor er Prophet wurde. Dann hat Ikrima ibn Abi Jahl seine Hand gestreckt und sagte: Ich bezeuge, dass es keinen Gott mit Recht zu dienen gibt, außer Allah Azza wa Jal. Und ich bezeuge, dass du der Gesandte von Allah Azza wa Jal bist. Dann sagte Ikrima radiallahu anhu arda: O Gesandter von Allah, sag mir, was ist das Beste, was ich sagen kann. Lehre mir, ich möchte lernen, was ist das Beste, was ich sagen kann. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Du sollst sagen, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dann sagte Ikrima: Und danach, was soll ich sagen? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Du sollst folgendes sagen: Ushhidu Allah, ich nehme Allah azza wa jal als Zeuge, wa ushhidu man hadara, und ich nehme alle, die hier anwesend sind, als Zeugen, dass ich ein Muslim bin, ein Mujahid bin und ein Muhajir. Dass ich ein Muslim, ein Gläubiger, den Islam als Religion habe. Dass ich Mujahid bin, dass ich für den Islam kämpfen werde. Und dass ich ein Muhajir bin, das heißt, dass ich Al-Hijra, Auswanderung für den Islam mache. Dann hat Ikrima dies gesagt, was ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Danach hat ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes gesagt: Heute, O Ikrima, egal was du mich fragst, egal was du von mir willst, egal was du von mir wünschst, gebe ich dir das, was du wünschst. Du sollst wünschen und du sollst fragen, ich gebe dir alles, was du willst. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sehr glücklich war, dass Ikrima Muslim wurde. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war auch sehr geschickt. Er wollte, dass Ikrima sich sehr wohl als Muslim fühlt. Und er wollte ihm alles geben, damit sein Herz weich für den Islam wird. Aber Ikrima war ein ehrlicher Mensch. Der ist nicht Muslim geworden, um reich zu werden. Der ist nicht Muslim geworden, nur um sicher zu leben. Er ist Muslim geworden, weil er ehrlich war und weil er wusste, dass die Zeit von Götzendienerei vorbei war. Er wusste, dass der Prophet wahr gesprochen hat. Und so hat er nichts materieelisches verlangt. Was hat er von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam verlangt? Er hat ihm gesagt, ja, Gesandter von Allah, ich bitte dich, was du Allah azza wa jal fragst, dass er mir verzeiht. Denn ich war ein großer Feind für dich und ich habe sehr viel gegen die Muslime getan. Frage Allah azza wa jal, dass er mir verzeiht für jede Sache, die ich dir getan habe. Für jede Sache, die ich gegen dich gemacht habe. Für jedes Mal, dass ich gegen dich gestanden bin. Und für jedes Geld, das ich gegen den Islam ausgegeben habe, etc. etc. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ghfir lahu, oh Allah, verzeih ihm jede Feindschaft, die er gegen mich gemacht hat. Und ja Allah, verzeih ihm jeden Schritt, dass er gegen den Islam gemacht hat. Und ja Allah, verzeih ihm jeden Ort, das er getreten hat, um etwas gegen den Islam zu unternehmen. Und ja Allah, Azza wa Jal, verzeih ihm alles, was er in meinen Rücken gemacht hat und alles, was er vor mir getan hat und alles, was er gegen den Islam und Muslime getan hat. Und erst dann ist Ikrima ibn Abi Jahl glücklich geworden. Man konnte sehen, wie nur wie Licht in seinem Gesicht war. Warum? Weil er jetzt wusste, Allah hat ihn verziehen. Weil Allah Azza wa Jal kein Dua vom Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückweist. Besonders jetzt, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam für einen Muslim ein Bittgebet macht, ein Muslim, der Reue gezeigt hat, ein Muslim, der bereut hat, alles, was er vor dem Islam getan hat. Dann sagte Ikrima, radiallahu anhu wa arda, und jetzt sehen wir, wie die früher waren. Als sie Muslime wurden, sind sie sofort Muslime geworden, ohne viel Theater zu machen, ohne zu sagen, ja, ich fange später mit dem Gebet. Nein, ist zu schwer für mich jetzt Hijab zu tragen. Ich trage Hijab vielleicht in einem Jahr. Er ist Muslim geworden und er wollte sofort alles Mögliche tun, um einer der besten Muslime zu werden. Er wollte sofort das Beste tun, um Allah Azza wa Jal zu gehorchen. Er wollte alles Mögliche tun, damit er seine früheren Sünden loswerden, obwohl wir wissen, dass sobald ein Mensch Muslim wird, dass alle seine Sünden verziehen werden. Aber trotzdem, die Ehrlichen sind auch sehr ehrlich, wenn sie Muslime werden. Ikrimah sagte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, bei Allah azza wa jal, o Gesandter von Allah, ich werde kein Geld lassen, das ich früher gegen den Islam ausgegeben habe, werde ich jetzt für den Islam ausgeben. Und ich werde doppelt so viel und doppelt so viel ausgeben für den Islam. Um den Islam zum Sieg zu bringen. Und jeder Kampf, das ich gegen den Islam gekämpft habe und geführt habe, werde ich jetzt doppelt so viel für den Islam machen. Und seit diesem Tag war Ikrima radiallahu anhu wa ardah immer für den Islam da. Er hat seine ganze Zeit für den Islam verbraucht. Er hat mit den Muslimen gekämpft. Er hat Geld für den Islam ausgegeben. Er hat seine Zeit im Islam investiert. Er ist dann ein Ritter, ein sehr mutiger Ritter und ein sehr großer Kämpfer für den Islam geworden. Er war ein Kämpfer, ein Mujahid, er war ein Anbeter und er war ein Mensch, der immer nachts betete. Und er war ein Mensch, der auch ein Sahabi, der den Koran des Propheten sallallahu alaihi wasallam auswendig gelernt hatte. Er hat alles gemacht. Denn er hatte immer, wie die Sahaba erzählen, er hat den Koran genommen und er sagte, Kitabu Rabbi, das Buch von meinem Herrn, Kalamu Rabbi, die Worte von meinem Herrn, indem er weinte und weinte. Das sagte er, während er betete in den Moscheen. Ikrima, radiallahu anhu wa ardah, hat ein Versprechen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegeben. Und Ikrima, radiallahu anhu wa ardah, hat sein Wort gehalten. Die Muslime, jede Schlacht, die Muslime danach geführt haben, hat er mitgeführt. Er war dabei und hat mit den Muslimen gekämpft. Er ist nie zu Hause geblieben. Immer als sie rausgekommen sind, um etwas zu erledigen, der ist mitgekommen. Bis zu einem großen Tag ankam, und zwar, das war die Schlacht von Al-Yarmouk. Wir wissen, Al-Yarmouk, das ist eine große Schlacht, die zwischen Muslime und Römer stattfand. In der Ende der Zeit von Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu wa arda, er war gerade gestorben. Und der Anfang von Khilafa, von der Herrschaft von Umar ibn Khattab, رضي الله عنه وأرضاه. يرموك in dieser Schlacht haben die Muslime den Römer gezeigt, worum es geht. Und die werden, inshallah azza wa jal, die Muslime zu den Römer immer zeigen, worum es geht. Aber dafür müssen die Muslime so wie Ikrima und wie die anderen Sahaba sein. Aber inshallah azza wa jal, in dieser Schlacht haben dann, wie wir wissen, die Römer verloren. Und das werden sie auch immer gegen die Muslime. Sie werden nie siegen. Vielleicht werden sie ein bisschen was erreichen, aber am Ende, sie werden immer den Rücken ziehen und unsere Länder verlassen. Das war Al-Yarmouk. Ikrima, radiyallahu anhu wa ardah, ist mit dem Propheten, mit dem Sahaba, mit den Gefährten und mit den Muslimen gekommen, um gegen die Römer zu kämpfen. Die Römer waren etwa 200.000 Kämpfer. Die Muslime um die 40.000 Kämpfer. Die Schlacht dauerte ungefähr 24 Stunden. Der Führer der Muslime an diesem ersten Tag war der Schwert von Allah Azza wa Jal, Saifullah al-Maslul, Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu wa ardah. Wie viele Römer sind gestorben? Um die 160.000 wurden von den Muslimen an diesem Tag getötet. Und der Sieg gehörte zu den Muslimen. Aber in dieser Schlacht wurde Ikrima sehr geprüft. Ikrima, radiyallahu anhu wa ardah, als er gesehen hat, wie viel die Römer waren, und wie wenig die Muslime waren, als er sah, wie stark die Römer aussahen und wie die Muslime da standen, wenig. Ihre Waffen waren nicht moderne Waffen. Die waren nicht so gut gerüstet. Die Römer war ein Heer, das hunderte Jahre gekämpft hat, mit Erfahrungen, mit Generäle, mit Taktik, mit anderen Sachen. Dann merkte Ikrima radiallahu anhu wa ardah, damit die Muslime siegen, muss man jetzt opfern, und man muss Stellung nehmen und man muss etwas Besonderes machen. Was hat Ikrima radiallahu anhu wa ardah dann? Er ist von seinem Pferd runtergekommen und hat die Höhle, wo er sein Schwert immer steckte, raufgeholt und gebrochen. Und dieses Zeichen heißt, ich kämpfe, bis ich siege oder sterbe. Und dann ist er wieder auf seinem Schwert gestiegen und er wollte Richtung in der Richtung von den Römern reiten. Dann ist Khalid ibn al-Walid zu ihm gekommen und er sagte ihm, mach nichts, o Ikrima, denn dein Tod wird sehr hart für die Muslime sein. Wenn die Römer dich töten, das wird ein harter Schlag für die Muslime sein. Tu dies nicht, mach das nicht. Aber Ikrima sagte, weg von mir, Khalid, verlass mich. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich kann mich daran erinnern, du hast mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam etwas gemacht. Du warst mit ihm zusammen. Aber ich bin der gewissen Khalid ibn al-Walid, ist vor Fath Mekka Muslim geworden. Und jetzt sagt der Ikrima, du hast schon mit dem Propheten Sachen unternommen. Du hast mit dem Propheten gekämpft und du hast bei dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Sachen getan. Aber ich war einer der größten Feinde von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich habe sehr Schlechtes getan. Lass, dass ich meine Sünden auslösche. Ich will etwas tun, damit Allah Azza wa Jal alle meine Sünden verzeiht. Dann sagte er, radiallahu anhu wa ardah, ich habe den Propheten sallallahu alaihi wasallam in den verschiedensten Orten bekämpft. Und ich soll jetzt vor den Römer fliehen? Dies wird nie stattfinden. Ich werde nie vor den Römer fliehen. Dann hat er die Muslime gerufen und er sagte, wer gibt mir Al-Bay'a, wer gibt mir ein treues Wort für den Tod, dass wir sterben. Dann ist sein Onkel Al-Harith ibn Hisham aufgestanden. Der hat ihm gesagt, ich folge dich bis zum Tod. Und dann ist Dirar ibn al-Awzar, radiyallahu anhu wa ardah, auch aufgestanden. Und der hat zu Ikrima gesagt, ich folge dich bis zum Tod. Und mit ihnen, mit diesen drei, sind 400 Muslime aufgestanden und alle haben gesagt, wir folgen Ikrima bis zum Tod. Dann sind sie aufgestanden und sie haben dann gegen die Römer gekämpft und weiter gekämpft, bis die Schlacht zu Ende ging. Und wir wissen, dass die Römer dann verloren haben. Wie viele sind von den Römern gestorben? 140.000. Gegen ein paar Tausende unter den Muslimen, die in der Wahrheit nicht tot sind, denn Ash-Shuhada, wie wir wissen, die Märtyrer, die leben ein anderes Leben bei Allah Azza wa Jal. Als die Schlacht fertig war, suchten die Muslime ihre Verletzte und ihre Tote. Nachdem die Römer diese große Niederlage erlitten hatten, haben sie dann angefangen, die Muslime, ihre Männer zu suchen, diejenigen, die überlebt haben. Und plötzlich sahen sie drei Mujahideen, die auf diesem Schlachtfeld liegten und die sehr verletzt wurden. Wer waren diese drei? Das waren Al-Harith ibn Hisham, radiyallahu anhu wa ardah, und Al-Ayyash ibn Abi Rabi'a, radiyallahu anhu wa ardah, und unser Held Ikrimah ibn Abi Jahl, radiyallahu anhu wa ardah. Dann hat Al-Harith ibn Hisham gerufen und gesagt, holt uns Wasser zum Trinken, ich habe Durst. Als die anderen Muslime ihm Wasser zum Trinken brachten, merkte Al-Harith ibn Hisham, dass Ikrimah ihn anguckte. Dann sagte Al-Harith ibn Hisham, gib das Wasser zu Ikrimah zuerst. Ikrimah soll zuerst sterben. Als die Muslime das Wasser zu Ikrimah brachten, sagte Ikrimah, radiyallahu anhu wa ardah, nein, nein, gib das zu dem anderen. Also, Ikrimah hat auch gesagt, gib das zu den Dritten. Als die das getan haben, sie sind zum Dritten gegangen und er hat gesagt, nein, also der Dritte war schon gestorben. Sie sind zum Dritten gekommen und er war nicht mehr am Leben. Und als sie zurückkamen zu den anderen zwei, die anderen zwei waren auch gestorben. Die drei Sahaba sind dann gestorben, ohne von diesem Wasser zu trinken. Warum? Al-Harith konnte nicht trinken, bevor seine Brüder trinken. Und als sie zu Ikrimah gingen, hat auch nicht getrunken. Und dann sind die drei gestorben, ohne von diesem Wasser getrunken. Richtige Brüderlichkeit bis zum Tod. Die waren Brüder am Leben und die sind auch Brüder am Sterben gewesen. Und inshallah azza wa jal sind sie auch Brüder in der Paradies bei Allah azza wa jal. Möge Allah azza wa jal uns auch von ihren Brüdern machen und möge Allah azza wa jal zulassen, dass wir auch so brüderlich und so viel für den Islam opfern können. Das ist, was ich sagen wollte. Habe ich was Richtiges gesagt, ist das nur von Allah Azza wa Jal. Habe ich was Falsches gesagt, ist das nur von mir und von Ash-Shaytan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Möge Allah Azza wa Jal uns alle verzeihen und möge Allah Azza wa Jal uns ähnlich zu den Sahaba machen und auch wenn das nur wenig sein soll. Wa barakallahu fikum. Macht viel Dua für euren Brüder. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.